Gedanke. Wir haben allesamt ein Wesen zu eigen, das uns den Zugang zu den Gemeinschaften dieser Welt ermöglicht. Wir sollten uns selbst den dafür erforderlichen Raum zugestehen, den wir für ein gutes Leben brauchen. Verzichtet man, lässt sich das schnell umsetzen. Doch dann geht man leer aus.